Herzlich willkommen zu Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Omega Tau ist zu Hause unter omegataupodcast.net. Dort finden sich auch alle anderen Episoden und diverse Wege, uns zu erreichen. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Omega Tau. Heute wieder eine Episode von mir und eine deutsche Episode. Es geht um das Thema Logik. Aber bevor wir damit loslegen, wollen wir uns nochmal ganz herzlich bedanken für die vielen Glückwünsche, die wir zu Omega Taus 100. Geburtstag bekommen haben. Und ich hoffe, unser Gesang am Anfang der letzten Episode hat euch nicht allzu abgeschreckt. Wir wollen uns auch nochmal kurz bei den Leuten bedanken, die da waren, bei unserer kleinen Fete. Wir waren insgesamt zu 13, sprich 11 Gäste waren da. War ein schöner Abend. Wir haben leider vergessen, ein Foto zu machen oder das sonst in irgendeiner Art und Weise festzuhalten. Aber ja, machen wir sicherlich wieder bei der 200. Und falls Nora und ich mal irgendwo in einer anderen Stadt unterwegs sind, würden wir das auch vorher verkünden. Vielleicht hat der ein oder andere ja Lust auf ein Bier oder sowas. Ich trinke ja kein Bier. Es war wirklich sehr lustig und interessant und wir haben viele neue Anregungen bekommen und einfach einen netten Abend gehabt. Genau. Bevor wir jetzt aber mit der Logik-Episode weitermachen, wollte ich euch noch auf was anderes hinweisen, nämlich auf Hoaxilla. Ich weiß nicht, ob das der ein oder andere von euch kennt. Hoaxilla ist ein Podcast, bis vor kurzem aus Münster kommend, aber die beiden, die das produzieren, sind inzwischen in Hamburg. Das heißt, Hoaxilla nennt sich jetzt der skeptische Podcast aus Hamburg. Und Hoaxilla beschäftigt sich mit modernen Sagen, Medien, Kultur und Wissenschaft aus Sicht der Skeptikerbewegung. Ich habe unabhängig, wichtig ist kein sozusagen offizieller Skeptiker-Podcast. Was das Ganze noch eine Ecke interessanter macht, ist die Tatsache, dass die mit dem DLR und, ich weiß nicht ganz genau, vielleicht auch mit der ESA, jedenfalls mit dieser Raumzeitecke einen Deal gemacht haben, wonach sie gelegentlich in der Gegend rumfahren und vor Ort einige der raumfahrtrelevanten Themen angucken und darüber dann einen Podcast machen. Die Episoden fand ich persönlich besonders spannend und geht euch vielleicht genauso. Also vielleicht gelegentlich einfach mal reinhören. Und man muss dazu sagen, mir gefällt der Podcast auch und das mag schon was heißen, wenn ein Podcast Markus und mir gefällt. Das ist ein gewisses Qualitätskriterium, haben wir rausgefunden. Die beiden, die das machen, machen das wirklich gut und unterhaltsam auch. Und wenn wir schon beim anderen Podcasts loben, sind ein anderer, der uns auch beiden gefällt, wo Nora sehr erstaunt war, dass er uns beiden gefällt. Nora hat den nämlich aufgetan, ist der Soziopod. Da geht es um Soziologie. Und, im weitesten Sinne? Im weitesten Sinne, genau. Und das ist jetzt nicht unbedingt so ganz mein Thema. Aber um dich zu zitieren, die beiden, die das machen, machen das echt gut und lohnt sich wirklich anzuhören. Coole Sache. Genau. Und jetzt aber zurück zum heutigen Thema. Wie schon gesagt, es geht um das Thema Logik. Ich habe mit Professor Thomas Schwentig gesprochen von der TU Dortmund. Der hat einen Hintergrund aus der Mathematik und Informatik. Das wird er natürlich wie immer gleich selber sagen. Wir haben aber auch ein bisschen über das Thema Logik allgemein gesprochen und ich glaube, die Episode gibt einen ganz guten Überblick. Also viel Spaß. Ja, also mein Name ist Thomas Schwentig. Ich bin an der TU Dortmund, Professor für theoretische Informatik mit der speziellen Ausrichtung Logik in der Informatik. Ich bin hier seit 7 Jahren, seit 2005, war vorher einige Jahre an der Uni Marburg, davor kurz an der Uni Jena und den größeren Teil meines Lebens hatte ich zuvor in Mainz verbracht, habe dort an der Uni auch studiert, mein Diplom in Mathematik gemacht und dann promoviert und habilitiert. Okay, das heißt, Sie haben auch einen Zugang von Seiten der Mathematik zu dem Thema Logik. Genau, also von Haus aus bin ich Mathematiker. In der Informatik bin ich gewissermaßen Quereinsteiger. Allerdings in einem Mathematikstudium wird Logik normalerweise gar nicht behandelt. Okay. Jedenfalls nicht in größerem Umfang. So war das bei mir auch. Also über Logik habe ich in meinem Mathematikstudium eigentlich praktisch nichts gelernt. Mhm. Gut, also zu dem Thema, wie man Logik in der Informatik anwendet, kommen wir ja später noch. Ich denke, ja, das ist ein ganz interessanter Punkt. wenden wir uns vielleicht erstmal den Grundlagen zu. Also der Weg, über den ich jetzt für Omega Tau auf das Thema Logik gekommen bin, war eigentlich die Episode, die wir vor einem halben Jahr ungefähr über Zahlentheorie gemacht haben. Vermutlich werden Sie jetzt da sagen, da gibt es gar nicht so viele Zusammenhänge, aber für mich war das eben auch ein sehr grundlegendes und sehr theoretisches Thema, wo eben viel drauf aufbaut. Und meine Vermutung ist, dass das mit der Logik eben auch so ist. Da trifft es sich gut, dass ich diese Episode gehört habe. Und ja, also die Bezüge sind schon da. Also der Herr Görz hatte damals ja auch ein bisschen auf die Grundlagen der Mathematik Bezug genommen. Und die liegen ja eben in Mengenlehre, Logik. Und da gibt es schon Gemeinsamkeiten, also gemeinsame Grundlagen, die ja an der Uni dann auch im Informatikstudium gelehrt werden. Wie gesagt, da kommen wir ja später noch drauf zurück. Aber naja, einige der grundlegenden Fragen, mit der sich die Logik im letzten Jahrhundert beschäftigt haben, kommen aus der Arithmetik und aus der Grundlegung der Mathematik eigentlich. Mhm. Ich weiß nicht, wie oft ich mich auf andere Podcast beziehen sollte, aber der Herr Görz hatte ja zum Beispiel von Primzahlzwillingen gesprochen. Ja. Wenn wir so direkt mal einsteigen, es ist nicht schwierig, eine Formel in der Prädikatenlogik zu schreiben, die ausdrückt, dass es unendlich viele Primzahlzwillinge gibt. Okay, damit sind wir jetzt mittendrin. Sie haben behaupte das ich, ja genau, da müssen wir vielleicht noch nicht so tief reingehen, aber wie Sie wollen. Okay, auf jeden Fall haben wir schon mal festgehalten, es gibt da eine Verbindung. Mhm. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Vielleicht treten wir jetzt trotzdem noch mal einen Schritt zurück und gucken das Wort Logik oder das Thema Logik noch mal wirklich ganz von vorne an. Im Prinzip gibt es da zwei Stränge, oder? Das eine ist so die Sicht der Philosophie und das andere ist die Sicht der Mathematik. Und wenn ich das richtig verstehe, dann hing das ja auch früher, keine Ahnung, bei den alten Griechen oder so, eben auch noch viel stärker zusammen. Ja, also die mathematische Logik ist eine relativ neue Entwicklung. Zumindest wenn man die Perspektive einnimmt, die bis zu den Griechen reicht. Also die wirkliche Grundlegung der mathematischen Logik hat eigentlich im 19. Jahrhundert erst begonnen. Und das, was wir heute mathematische Logik nennen, hat sich im Laufe des 20. Jahrhunderts erst entwickelt. Ich muss dazu allerdings sagen, dass ich von philosophischer Logik leider keine Ahnung habe. Also zumindest könnte ich da nicht umfassend Auskünfte geben. Die Logik innerhalb der Mathematik ist auch schon kompliziert genug, also nahezu unüberschaubar. Und auch der Bereich der Logik, der dann für die Informatik eine Rolle spielt. Ja, Sie haben jetzt gesagt, die Logik in der Mathematik wurde eigentlich erst so im 19. Jahrhundert wichtig. Das ist eine Sache, die ich irgendwie nicht so ganz verstehe, weil alle Mathematik, die vorher stattgefunden hat, die müssen doch auch logische Schlüsse gezogen haben. Ja, also ich wollte das nicht so sagen, wie Sie es jetzt zusammengefasst okay. haben. Also was ich sagen wollte, ist, dass die Logik als mathematische Disziplin, so wie wir sie heute kennen, also und dann eben in der Umschreibung mathematische Logik, dass die erst Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts so richtig gewachsen ist. Okay. Vorher waren die Schlussweisen in der Mathematik eben gerne etwas, wie man heute sagt, Handwaving. Zwar plausibel, aber eben nicht so, wie Euklid es uns gelehrt hat, auf Axiome und feste Schlussregeln basierend. Also da hat man im Prinzip so das, was man auch als, weiß ich nicht, gesunden Menschenverstand oder so bezeichnen würde, angewendet, ohne das jetzt explizit vielleicht als Logik, als eigene Disziplin zu formulieren. Ja, das Problem der Mathematik ist halt, dass man, wenn man, je genauer man wird, je genauer man die Beweise, die man führen möchte, hinterfragt, desto klarer wird, wie schwierig es ist, etwas zunächst mal begrifflich zu definieren. Ja, also bevor ich etwas beweisen kann über, sagen wir mal, mathematische Objekte, müssen sie erst definiert sein. Ja, das ist ja auch ein Thema, das der Herr Görz in unserem Interview angesprochen hat, als ich gefragt habe, existiert irgendwie was? Hat er gefragt, was bedeutet denn überhaupt existiert? Also da geht es dann wirklich so ganz ans Eingemachte. Genau, und naja, vorher war die Mathematik, was das angeht, meistens eher naiv einfach ja. und hat damit auch vernünftige Resultate ja erzielt. Also Mathematiker denken ja auch, dass Physiker die Mathematik naiv anwenden und Mathematik tun, die eigentlich verboten sind und trotzdem damit sehr gute Resultate erzielen. Aber um die Jahrhundert, während den 1900, hat sich das halt zu einer veritablen Krise entwickelt in der Mathematik. Und da wurden die Grundlagen halt gründlich überdacht und neu überarbeitet. Ja. Hat das dann auch den Grundstein gelegt letztendlich für die Entwicklung der Informatik? Weil die Informatik wäre ja ohne Logik nicht denkbar, oder? Na, historisch gesehen gibt es da ganz, ganz interessante Verbindungen, die zum Teil eben über Personen einfach vermittelt sind. Mhm. Ja? Also eine der großen Fragen zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der mathematischen Logik war eben, ob es ein Verfahren gibt. Ich meine, es gab damals ja noch keine Computer in unserem Sinne. Also ein Verfahren hieß damals etwas, was ein Mathematiker gewissermaßen stumpfsinnig ausführen könnte, mit dem man zu einer logischen Formel, die über die Zahlen spricht, sagen wir mal, beweisen kann, dass sie stimmt. Mhm. Ja, also ohne jetzt auf die Details einzugehen, wie gesagt, man könnte eine Formel schreiben, die ausdrückt, dass es unendlich viele Primzahlzwillinge gibt über den natürlichen Zahlen. Und wenn man ein Verfahren hätte, mit dem man entscheiden könnte, ob so eine Formel wahr ist oder nicht in der Arithmetik, na, dann bräuchte man gewissermaßen nur auf den Knopf drücken und müsste nur warten, bis die Antwort kommt und hätte sein Ergebnis. Mhm. In den 30er Jahren hat Alan Turing, der kürzlich seinen 100. Geburtstag hatte, gehabt hätte, was viele Hörer ja sicherlich wissen. Alan Turing hat bewiesen 1936, dass das nicht möglich ist. Okay. Um das zu beweisen, musste er aber, und jetzt sind wir wieder beim Thema präzise Definitionen, erstmal definieren, was denn ein Verfahren überhaupt ist. Mhm. Ja. Was heißt das denn? Ein Mathematiker rechnet nach einem Verfahren. Er hat sich eine mathematische Formalisierung überlegt. Die nennen wir heute Turing-Maschine. Er hat sie natürlich nicht so genannt. Ja. Und er hat dann bewiesen, dass Turing-Maschinen dieses Problem nicht lösen können. Und andere zur gleichen Zeit hatten sich ähnliche, zum Teil nicht ähnliche, aber auf ebenso plausiblen Überlegungen beruhende andere Mechanismen überlegt und man hat herausgefunden, die sind alle äquivalent. Also das, was Alan Turing ein Verfahren genannt hat, scheint der richtige Begriff zu sein dafür. Mhm. Wir würden das heute Algorithmus nennen in der Informatik. Hätte man Verfahren vielleicht gesagt. Und diese Turing-Maschine, die hat 20 Jahre später auch eine Rolle gespielt, als eben dieser Alan Turing an der Entwicklung eines der ersten Computer beteiligt war. Ja. Also Ideen, die er da hatte, die er da entwickelt hatte, hat er dann später in das Design eines wirklichen Rechners reingesteckt. Mhm. Insofern sind da die Bezüge zwischen der Logik, der Mathematik und der Informatik, was die Anfänger angeht, wirklich sehr direkt. Mhm. Okay. Welche Arten von Logiken gibt es denn überhaupt? Also wir haben jetzt das Wort auch schon ganz oft verwendet, aber eigentlich haben wir noch gar nicht so richtig gesagt, was das eigentlich ist. Genau, es gibt mehr Logiken als Logiker, aber einige davon sind vielleicht ein bisschen wichtiger und ein bisschen anerkannter als andere. Zunächst mal würde ich mal sagen, gibt es die Aussagenlogik und die Prädikatenlogik und einige weitere. Also vielleicht nochmal ganz kurz, alle Logiken, über die wir jetzt sprechen, sind eben Logiken der Mathematik oder Informatik. Ich weiß jetzt nicht, ob die Philosophie zum Beispiel noch andere Logiken hätten, aber darüber reden wir jetzt heute nicht. Ja, also zum Teil gibt es auch noch andere Logiken, da kommen wir in den Bereich der sogenannten Modallogiken, bei denen ja im Prinzip philosophische Ideen dahinter stecken, dass man eben auch zum Beispiel über Wissen von etwas, also dass eine Person etwas weiß, was eine andere Person weiß, zum Beispiel solche Dinge ausdrücken kann, oder über Möglichkeit von Wahrheit, okay, und dergleichen mehr. Das wird beliebig kompliziert und es ist eigentlich noch eine Ecke schlimmer oder vielfältiger, sagen wir mal so. Zum Teil kann dieselbe Logik auch verschiedene Bedeutungen haben. Ja, also dieselben Schriftzeichen können mit verschiedener Semantik belegt werden und bedeuten dann eben etwas anderes. Okay, gut. Was ist denn die Aussagenlogik? Ja, bei der Aussagenlogik, da geht es darum, einfach Kombinationen von elementaren Aussagen bilden zu können und über einfache Schlussweisen solcher Aussagen sprechen zu können. Vielleicht fangen wir mal mit einem Beispiel an. Wir stellen uns mal vor, wir wüssten Folgendes über eine bestimmte Situation. Wir wissen, wenn der Zug zu spät kommt und keine Taxis am Bahnhof sind, kommt Jane zu spät zu ihrem Termin. Wir wissen außerdem, der Zug ist zu spät, und wir wissen, dass Jane pünktlich zu ihrem Termin kommt. Okay. Daraus können wir schließen, wie, darüber können wir noch sprechen, es gibt Taxis am Bahnhof. Jetzt betrachten wir mal eine zweite Situation. Da wissen wir, wenn es regnet und John seinen Schirm nicht dabei hat, wird er nass. Wir wissen außerdem, es regnet, und wir wissen, dass John nicht nass wird. Daraus können wir schließen, dass er seinen Schirm dabei hat. Was dabei auffällt, wenn man diese beiden Szenarien vergleicht, ist, dass die Struktur der Argumentation in beiden Fällen identisch ist. Die Einzelaussagen sind verschieden. Einmal geht es um zu spät kommende Züge, einmal geht es um Regen. Aber die Struktur, in der diese Einzelaussagen miteinander verknüpft werden, die ist in beiden Fällen gleich. Davon kann man ein bisschen abstrahieren und dann erkennt man, dass die Struktur folgendermaßen ist. Falls Aussage 1 gilt und Aussage 2 nicht gilt, dann gilt Aussage 3. Ja. Aussage 3 gilt nicht. Aussage 1 gilt, also gilt Aussage 2. Das ist genau die Idee der Aussagenlogik, dass sie von dem konkreten Inhalt von Aussagen abstrahiert und nur überlegt, wie Aussagen miteinander verknüpft werden können. Stellt sich zunächst mal die Frage, was ist denn eine Aussage im Sinne der Aussagenlogik? Naja, eine Aussage ist einfach etwas, was wahr oder falsch sein kann. Der Zug kommt zu spät, das kann wahr sein oder das kann falsch sein. Das ist eine Aussage. Der BVB wird 2013 wieder deutscher Meister im Fußball. Das kann wahr oder falsch sein. Das ist eine Aussage. Okay. Gib mir bitte mal das Salz. Ist keine Aussage, ja? Hat keinen Wahrheitswert. Ja. Gut. Und die Aussagenlogik, wie gesagt, untersucht jetzt, wie können solche Aussagen miteinander verknüpft werden. Und da gibt es die elementaren logischen Operatoren, nämlich das und, also zwei Aussagen konjunktiv miteinander zu verknüpfen. Das bedeutet, die Aussagen sollen beide wahr sein. Die disjunktive Verknüpfung, das oder, mindestens eine der beiden Aussagen soll dann wahr sein. Oder die Negation einer Aussage, das nicht. Und damit kann man dann die komplette Aussagenlogik aufbauen. Ja, zunächst mal haben wir damit gesagt, wie Aussagenlogik aussieht. Also wenn wir jetzt noch sagen, für die Aussagen nehmen wir eben normalerweise irgendwelche Buchstaben, A, B, C oder X, Y, Z oder sowas, wie man das in der Mathematik so macht. Und für und, oder und nicht nimmt man eben bestimmte Zeichen. Damit kann man dann beschreiben, wie eine aussagenlogische Formel aussieht. Das ist die Syntax der Formel oder der Aussagenlogik. Und was man dann machen muss, ist, die Semantik zu definieren. Das heißt, was bedeutet so eine Formel denn jetzt? Ja. Und die Bedeutung einer solchen Formel, also sagen wir mal A und B oder C, die Bedeutung ergibt sich dadurch, dass ich den Einzelaussagen verschiedene Wahrheitswerte zuordne und dann sage, was dann der Wahrheitswert der Gesamtaussage ist. Okay, und mit Wahrheitswert meinen Sie jetzt aber nur wahr oder falsch? Das sind keine Zahlen, sondern das ist einfach nur wahr oder falsch oder der Informatiker sagt dann eben 1 oder 0. Ja, wenn man jetzt argumentieren würde, naja, das ist ja alles nicht so eindeutig und ob der Zug jetzt pünktlich ist oder nicht, das kann man eben nicht auf die Millisekunde genau bestimmen. Da käme man dann wieder in den Bereich von dieser Modallogik, wo man eben sagen kann, es gibt mehr als 2 Wahrheitswerte. Also da könnte man, würde man dann sagen, es ist so und so wahrscheinlich oder sowas. Na, die Modallogik, die hat eigentlich auch, oder die hat auch nur 2 Wahrheitswerte. Okay. In der Modallogik ist, dass es gewissermaßen verschiedene Welten gibt, in denen verschiedene Dinge wahr sein können. Das heißt, der eine würde sagen, der Zug ist pünktlich, der andere würde sagen, der Zug ist nicht pünktlich. Genau, also man kann sich das zum Beispiel vorstellen, das ist jetzt auch wieder eine Informatik-Anwendung. Man hat verschiedene Roboter, die sich die Welt angucken und verschiedene Wahrnehmungen machen. Und jeder dieser Roboter hat vielleicht, der eine hat vielleicht sich entschlossen, dass es jetzt gerade hell ist oder dass die Situation, wie sie ist, von ihm als hell empfunden wird. Der andere sagt vielleicht, es ist dunkel. Und so könnte in verschiedenen Welten könnten verschiedene Dinge wahr sein. Und in der Modallogik könnten sie dann Agenten oder Roboter übergreifend Aussagen machen. Ja. Zum Beispiel Roboter 1 glaubt, dass Roboter 2 glaubt, dass es hell ist. Okay. Mhm. Solche Dinge, das wäre Modallogik. Okay. Es gibt auch, also in der Logik gibt es fast nichts, was es nicht gibt. Es gibt auch Logiken, die mehrere Wahrheitswerte haben. Die nächstliegende Erweiterung wäre weiß nicht, also so einen dritten Wahrheitswert, ja, der für was Unbestimmtes steht. Es gibt auch die Fuzzy Logic, die erlaubt alle Werte zwischen 0 und 1, also alle reellen Zahlen, sagen wir mal, oder rationalen Zahlen zwischen 0 und 1, mhm, und kann damit eben, ja, 80% wahr, 90% wahr ausdrücken. Das kann man zum Beispiel zur Steuerung von Waschmaschinen verwenden. Das wurde auch in den 70er, 80er Jahren da mal eingebaut, solche, ja, Dinge. Ja. Gut, zurück zur Aussagenlogik. Mit diesen 2 Wahrheitswerten bildet man sich also ein relativ einfaches Modell der Wirklichkeit, würde ich mal sagen. Weil es ja eben oft nicht so ganz eindeutig ist. Aber man hat damit eben die Möglichkeit, dann recht, wie soll ich sagen, Schlussfolgerungen, also ein genaues System aufzustellen, wie man Schlussfolgerungen dann machen kann. Genau, oder auch was Dinge eben bedeuten sollen. Also ein sehr einfaches Beispiel ist mal das Verständnis des Oder. Mhm. Also wenn ich sage, ich fahre im April oder im Mai nach Spanien, dann würde man das umgangssprachlich normalerweise wahrscheinlich so verstehen, dass ich entweder im April oder im Mai nach Spanien fahren. Mhm. In manchen Zusammenhängen versteht man das oder aber so, dass auch durchaus beides möglich ist. Also, dass Sie im April und im Mai nach, genau, Spanien fahren, okay. Also, der Witz ist, in der Aussagenlogik wird es eben dann präzise definiert und als nicht ausschließend, also eine. Wenn ich 2 Aussagen mit einem Oder verknüpfe, dann ist auch erlaubt, dass sie beide wahr werden. Ja. Ja, also Herr Meier oder Herr Müller gehen ins Kino, dann dürfen auch Herr Meier und Herr Müller ins Kino, ja, gehen. Ja, ja, okay. So, das ist jetzt wieder mal durch die Brille der Informatik betrachtet natürlich ungeheuer wichtig, wenn ich einen Vertrag mache über ein Programm, das ich in 2 Jahren liefern möchte, dass Dinge präzise beschrieben sind, mhm, und eine präzise Bedeutung haben. Damit ich nicht bei der Übergabe des Programms darüber diskutieren muss, ob das, was das Programm macht, jetzt korrekt ist und dem entspricht, was der Auftraggeber wollte oder nicht. Ja. Deshalb braucht die Informatik zum Beispiel eine Sprache mit einer definierten Semantik, mit einer eindeutigen Semantik. Wobei das ja eigentlich keine Eigenschaft der ausschließliche Eigenschaft der Informatik ist. Also das ist ja, wenn ich zum Friseur gehe und sage, ich möchte gerne die Haare kurz und rot haben, dann sollte ja auch sichergestellt sein, dass der Friseur das auch so versteht, wie ich das meine. Also auch da braucht man irgendwie eine eindeutige Sprache, die zu einem gemeinsamen Verständnis führt. Ja, und also im Alltag würde man dann halt im Dialog versuchen, das festzuklopfen, was man wirklich meint. Ja. Man würde sich aber nicht die Mühe machen, es jetzt als Formel hinzuschreiben und später wieder hervorzuholen und zu sagen, rot und gelockt. Ja, ja. Da sehen Sie es, ja. Also das macht man in der Informatik dann halt wirklich, dass man Dinge auch formal aufschreibt. Ja. In so einer Situation. Gut, und dann hat man eben die Eigenschaft der Rechner an sich, dass die ja auch nach diesem Prinzip arbeiten. Also man ganz kann ja genau dann so Wahrheitstabellen aufstellen. Das ist jetzt so, wie man sich das am besten verbildlichen kann letztendlich, oder eine Möglichkeit, das zu verbildlichen. Und der Charme davon ist eben, dass man das gut in elektronische Bauelemente gießen kann, diese Logik, und dann den Rechner damit rechnen lassen kann. Genau, also ein Prozessor in Ihrem Computer, der macht nichts anderes als Nullen und Einsen miteinander zu verknüpfen mit oder und nicht. Das heißt, der Rechner kann nur Aussagenlogik. Ja, das ist zu hoffen. Wenn ein Bit umspringt, dann oder nur zur Hälfte da ist, dann kann es unangenehm werden. Ja. Also das ist eben das Digitale an dem Rechner. Ja, ja. Wenn ich an Logik denke, habe ich immer andere Beispiele als jetzt das mit Jane und dem Zug im Kopf. Und zwar diese Eigenschaftsbeispiele. Also alle Hunde haben 4 Beine, Dackel sind Hunde, also haben alle Dackel 4 Beine. Das ist auch Aussagenlogik, oder? Das ist Prädikatenlogik. Oh, wunderbar. Okay. Nein, das ist ja schön. Haben wir denn die Aussagenlogik schon abgeschlossen? Oder ich frage vielleicht nochmal andersrum. Die Beispiele waren jetzt relativ einfach. Man kann da aber sicherlich auch sehr viel komplexere Beispiele finden. Und man kann das ja dann sicherlich auch anwenden, um eben komplexere Systeme zu untersuchen oder da bestimmte Aussagen drüber treffen zu können. Ja, die Aussagenlogik ist die einfachste Logik, die wir so verwenden. Und bei der Aussagenlogik ist es auch relativ leicht, Schlussfolgerungen dann zu automatisieren. Mhm. Das kann zwar aufwendig werden, was den Zeitaufwand einer Berechnung möglicherweise angeht, aber im Prinzip geht das. Also wenn Sie 100 aussagenlogische Aussagen haben und eine weitere, dann können Sie den Rechner überprüfen lassen, ob die weitere Aussage aus den anderen folgt, zum Beispiel. Können Sie da ein Beispiel bringen? Naja, das mit Jane ist im Grunde etwas, was sich automatisch schließen lassen würde. Mhm. Also, um einen solchen Algorithmus zu gewinnen, verwendet man in der Regel ein sogenanntes Beweissystem. Da gibt es ganz viele verschiedene, aber das Prinzip ist immer das gleiche, dass man im Wesentlichen aus gegebenen Aussagen, auch zusammengesetzten Aussagen, also sagen wir lieber aus gegebenen Formeln, andere Formeln herleitet. Mhm. In dem Sinne, dass wenn die Wahrheitswerte der beteiligten Elementaraussagen so sind, dass die gegebenen Formeln alle wahr werden, dann werden die Formeln, die man daraus herleitet, auch wahr. Ja. Also, wenn es so ist, dass gilt, wenn der Zug zu spät kommt und keine Taxis am Bahnhof sind, Jane zu spät zu ihrem Termin kommt, und es so ist, dass der Zug zu spät ist und Jane pünktlich ist, dann gilt zwangsläufig, dass die Aussage, es gibt Taxis am Bahnhof, wahr ist. Ja, und dass das so ist, lässt sich mit so einem Beweissystem eben automatisch dann auch herleiten. Ich versuche mir jetzt halt gerade irgendwie zu überlegen, wo man das praktisch würde anwenden wollen. Also versucht man dann damit, solche Aussagen aus der Realität zu verifizieren, oder versucht man damit, Modelle oder Programme zu analysieren und zu verifizieren? Ja, zu allem ja. Okay. Ja. Also Verifikation von Systemen ist ein sehr weites Feld, wo mit solchen Beweiskalkülen eben gezeigt wird, beispielsweise dass ein bestimmter Prozessor oder ein bestimmtes Kommunikationsprotokoll, wie Sie es in Ihrem Modem vielleicht verwenden, korrekt ist, oder ein Protokoll, mit dem Sie bei Ihrer Bank mit der Kreditkarte bezahlen. Naja, dann zahlt man nicht bei einer Bank, bei einem Online-Geschäft mit einer Kreditkarte bezahlen. Da könnte man versuchen, mit solchen Methoden nachzuweisen, dass es keine Situation gibt, in der unerwünschtes Verhalten auftritt. Ja, also prinzipiell. Okay. Also ich habe irgendwas programmiert, wo ich sage, wenn sich der Benutzer so und so verhält, dann, oder es gibt folgende Variationen von Benutzerverhalten, und bei allen Kombinationen gibt es keinen Fall, wo dann dieses unerwünschte Verhalten auftreten kann. Genau. Okay. Und allerdings im Bereich der Aussagenlogik muss das dann alles ganz endlich sein, ja? Also Sie müssen wirklich eine überschaubare Anzahl von Benutzerverhaltensmöglichkeiten haben und eine überschaubare Anzahl von Aktionen, und dann geht das so. Gut, sonst wird es halt irgendwann sehr rechenaufwendig, vermutlich. Ja, also wenn es jetzt um beliebige Programme und ihr Verhalten geht, dann wird es unmöglich. Dann hat es nichts mehr mit dem Aufwand zu tun, sondern dann wird es allgemein unmöglich. Das hat Alan Turing auch gezeigt. Ja. Ja. Gut, gibt es noch was zur Aussagenlogik, oder sollen wir dann weitergehen zur Prädikatenlogik? Können wir gerne. Gut, also wie ist das denn mit den Dackeln und den vier Beinen? Ja, also in der Prädikatenlogik haben wir die Möglichkeit, über verschiedene Objekte und Beziehungen zu sprechen, wenn wir uns solche Situationen vorstellen. Oder wir haben auch die Möglichkeit, zum Beispiel eben, wie schon angesprochen, über Zahlen zu sprechen und ihre Beziehungen, über die Summe und das Produkt von Zahlen und dergleichen mehr. Sie könnten sich zum Beispiel vorstellen, dass Sie eine Situation haben, viele Menschen, die in einer Stadt wohnen, und einige von denen sind miteinander befreundet, andere nicht. Und das würden Sie in der Prädikatenlogik modellieren können, indem Sie sagen, naja, die Personen sind die Elemente einer Menge. Und dann gibt es eine Relation, nennt man das. Das heißt, Beziehungen zwischen je zwei Personen. Nämlich gerade dann, wenn die beiden Personen befreundet sind, stehen sie in der F-Beziehung. F wie Freunde. Ja. Ja. Also wenn ich dann hinschreiben würde, F von Nora Peter, dann wäre Nora mit Peter befreundet. Ja. Und jetzt kann ich dann anfangen, Aussagen über solche Beziehungen zu machen. Zum Beispiel könnte ich sagen, jeder ist mit jemandem befreundet. Das könnte ich als eine prädikatenlogische Formel ausdrücken. Und das würde dann so aussehen: Für alle x gibt es ein y, sodass f von x, y gilt. Ja. Ja. Für alle, das ist dieses umgedrehte a, also auf dem Kopf stehende a. Und es gibt als Symbol ist das auf dem Kopf stehende große E. Das haben Sie sicher auch schon oft gesehen. Ja. Naja, und die Prädikatenlogik ist damit natürlich sehr viel flexibler, kann sehr viel mehr Dinge beschreiben. Da sind wir jetzt auch mitten in der Mengenlehre drin schon. Oder wenn ich sage, für alle, keine Ahnung, alle Leute, die da in der Stadt wohnen, dann habe ich ja eine Menge definiert. Naja, Relationen sind auch Mengen. Also in unserem Beispiel hätten wir eben zunächst mal die sogenannte Grundmenge. Das sind die Menschen, die in der Stadt leben. Und dann hätten wir die Menge aller befreundeten Paare. Das ist eine zweistellige Relation, oder anders gesagt, eine Menge von Paaren. Und die Logik kommt sozusagen an der Stelle ins Spiel, wo man dann eben aus wahrscheinlich eben dann auch wieder zwei Aussagen, mindestens zwei Aussagen, gewisse Schlussfolgerungen zieht. Ja, das ist eine Möglichkeit, aber zunächst mal eröffnet uns die Prädikatenlogik die Möglichkeit, wieder Dinge präzise zu beschreiben. Ja, also einfach, wenn ich ein Programm spezifizieren möchte, kann ich präzise ausdrücken, wie das Verhalten sein soll. Ich kann sagen, kann Bedingungen beschreiben, die gelten nach der Ausführung des Programmes, wenn gewisse andere Bedingungen vor der Ausführung des Programmes gelten, beispielsweise. Okay, also das würde man auch schon als Logik bezeichnen. Ja, okay. Oder, es tut mir leid, wenn ich immer wieder in die Informatik flutsche, aber nee, gerne. Da gibt es nun mal sehr viele Anwendungen. Also eine Datenbank ist nichts anderes als eine Menge von Relationen. Und wenn Sie eine Anfrage an eine Datenbank stellen, also gib mir doch mal die Namen aller Menschen in der Stadt, die mindestens 3 Freunde haben. Das könnten Sie ja machen, wenn Sie diese Informationen alle in der Datenbank gespeichert hätten. Mhm. Dann ist das eben nichts anderes als eine prädikatenlogische Formel, die ja Ihr Informationsbedürfnis beschreibt. Ja, aber was hat das denn jetzt zum Beispiel für den Entwurf von Datenbanken für Konsequenzen? Also meine Vorstellung ist, wenn ich jetzt bei so einer Datenbank anfrage, gib mir alle Leute, die 3 Freunde haben, dass die Datenbank einfach stupide durchsucht wird und für jede Person, die man in der Datenbank findet, zählt man halt, wie viele Freunde die hat und dann spuckt man eben alle aus, die 3 Freunde haben. Also mit einer ganz einfachen Suche. Ja, also die Technologie, die da dann verwendet wird, die versucht möglichst effizient zu sein, möglichst nicht auf der Ebene von einzelnen Tupeln, nennt man das dann, also von einzelnen Datensätzen zu arbeiten, sondern immer gleich eine ganze Menge von Datensätzen zu bearbeiten, mhm. Sonst würde das zu lange dauern. Aber naja, da nähern wir uns gerade einem schwierigen, aber eben sehr wichtigen Thema der Informatik auch wieder, nämlich, dass es Situationen gibt, in denen man einerseits zunächst mal beschreiben möchte, was man gerne hätte, und wo man das dann gerne automatisch ausgeführt haben würde. Okay. Wenn Sie vor 40 Jahren eine Anfrage an eine Datenbank gestellt hätten, da hätten Sie in der Tat genau beschreiben müssen, durch welche Datensätze sich das Programm wühlen soll, über welche Verbindungen zwischen Datensätzen, zwischen einzelnen Records, die gesuchte Information erschlossen werden kann. Und bei den modernen, sogenannten relationalen Datenbanken, die wir jetzt haben, ist es so, dass sie eben einfach nur ausdrücken, was sie gern hätten, nämlich alle, die mindestens 3 Freunde haben, natürlich in einer vorgegebenen Sprache, in der vorgegebenen Art, wie man das beschreibt, damit der Rechner das auch lesen kann. Aber ja, die Übersetzung dieser Anfrage in ein Verfahren, das dann die Datensätze wirklich sucht, die passiert automatisch. Ah, verstehe. Ja. Das heißt, der Rechner sucht dann automatisch das beste Verfahren, genau, wie er das am schnellsten findet. Sie müssen als Benutzer überhaupt nicht wissen, wie das organisiert ist in der Datenbank. Sie können auf einer sehr abstrakten Ebene, so wie Sie sich's vorstellen, die Beziehungen zwischen den Personen, können Sie sagen, was Sie gerne hätten. Okay. Und hier gibt es auch eine interessante historische Entwicklung, denn wie gesagt, die ersten Datenbanken, die waren gewissermaßen naiv aufgebaut und die Möglichkeiten, solche Anfragen zu stellen, die waren eben ja sehr technisch gewissermaßen. Man musste wissen, wie die Datenbank aufgebaut ist. Man musste sich dann Satz für Satz durch die Datensätze hindurch arbeiten, bis es keinen nächsten Datensatz mehr gibt. Also man muss richtig programmieren eigentlich, um eine einfache Anfrage zu stellen. Ja. Und dann gab es einen Mathematiker, den Herrn Kott, der ist auf die Idee gekommen, dass man das Ganze doch auf die Prädikatenlogik aufbauen könnte. Mhm. Dass man Datenbank doch in Relationen organisieren könnte. Und vereinfacht gesagt sind es Tabellen, ja, einfach nur Tabellen. Dass man eine Anfragesprache sich ausdenken könnte, die so ähnlich ist wie prädikatenlogische Formeln. Und dass man dann diese automatische Übersetzung doch den Rechner machen lassen könnte. Als er das vorgeschlagen hat, wurde er ausgelacht. Okay. Die damaligen Experten, also die Leute, die da eben sich auskannten, waren der Meinung, dass das einfach nicht effizient genug sein würde. Ja, dass es eben zu lange dauern würde und zu kompliziert wäre, das umzusetzen. Mhm. Dass es nicht konkurrieren könnte mit dem Fachwissen optimierten Datenbanken, die es zu der Zeit gab. Mhm. Und naja, aber mit der Idee von Herrn Kott wurden seitdem, ich weiß nicht, Billionen, Billiarden Dollar, Euro, D-Mark, was auch immer Sie wollen, umgesetzt. Ja. Relationale Datenbanken sind jetzt der Industriestandard. Okay, wir probieren nochmal aus, ob ich das verstanden habe. Also meine Vorstellung ist jetzt, wenn ich jetzt in der Datenbank alle Dackel rausfinden will, um nochmal auf das Dackelbeispiel zu kommen. Ja. Und die Datenbank enthält verschiedene Haustiere. Und ich sage jetzt eben, gib mir alle die Namen von allen Dackeln zurück, dann weiß die Datenbank eben selber, alle Dackel sind Hunde, alle Hunde haben vier Beine, also haben alle Dackel vier Beine, also brauche ich die Wellensittiche nicht zu durchsuchen, weil die haben ja nur zwei Beine. Leider nein. Oh nein. Also, das geht eher in den Bereich der aktuellen Forschung oder der aktuellen Entwicklung, wie man versucht, Informationen miteinander zu verknüpfen, insbesondere eben im Zusammenhang mit dem Internet, mit Daten, die es im Web zur Verfügung gibt. Also okay. Was Sie dafür brauchen, ist so etwas wie Ontologien, mit denen man eben feststellt, was verbirgt sich hinter Begriffen. Also zum Beispiel, dass ein Dackel ein Hund ist und ein Hund ein Tier. Das wäre Information, die möglicherweise in einer Ontologie gespeichert werden würde. Und wenn Sie das hätten, dann könnten Sie auch automatisch solche Schlüsse ziehen. Klassischerweise machen das Datenbanken bisher aber nicht. Also das ist voneinander getrennt. Also Datenbanken sind eher was sehr Langweiliges in dieser Hinsicht. Datenbanken würden zum Beispiel ihre Gehaltsabrechnungen, ihre Personaldaten in der Firma, in der sie arbeiten, verwalten. Und da würden sie eher Fragen stellen wie, gib mir mal alle Mitarbeiter der Abteilung 12 aus, die in den letzten 3 Jahren ihren Urlaub nicht genommen haben oder sowas. Ja? Ja. Da müssen Sie schon insofern genauer sagen, was Sie wollen. Also solche Schlussfolgerungen würde eine Datenbank nicht machen. Aber im Prinzip, mit Hilfe der Logik, können Sie das alles schon durchaus miteinander beziehen, in Beziehung setzen. Also da gibt es keine prinzipiellen logischen Vorbehalte. Nur wird das halt einfach immer komplizierter und wie gesagt, an Systemen, die das können, wird gearbeitet, wird geforscht und das kommt natürlich. Ja. Aber trotzdem, wenn ich jetzt eben die Mitarbeiter, die ihren Urlaub nicht genommen haben, suche, mit so einer relationalen Datenbank, die eben auf die Prädikatenlogik aufsetzt, mache ich das trotzdem intelligenter, als dass ich eben alle Datensätze von allen Mitarbeitern durchsuche, aber nicht so intelligent, wie ich das jetzt in diesem Dackelbeispiel geschildert habe. Genau, also für Sie als Person, die die Anfrage vielleicht stellen würden, ist der entscheidende Unterschied, dass Sie nicht sagen müssen, wie es im Detail gemacht werden muss im Rechner, sondern dass Sie Ihr Informationsbedürfnis auf einer relativ allgemeinen Ebene beschreiben können. Mhm. Okay. Aber so, dass es eben ohne viel Intelligenz beantwortet werden kann, nur aufgrund der vorliegenden Daten, ohne dass man jetzt nochmal logische Schlüsse ziehen müsste. Okay. Ich sehe schon, wir müssen nochmal eine Episode über Datenbanken machen. Aber ehe wir da jetzt zu sehr abdriften, Sie hatten vorhin ganz am Anfang schon dieses Beispiel mit den Primzahlzwillingen im Zusammenhang mit der Prädikatenlogik genannt. Vielleicht können wir darauf nochmal ein bisschen eingehen. Ja, sehr gerne. Also wir hätten eine Struktur zur Verfügung, die natürlichen Zahlen, und könnten darüber reden, dass eine Zahl plus eine zweite Zahl gleich einer dritten Zahl ist. Mhm. Oder auch, dass eine Zahl multipliziert mit einer zweiten Zahl eine dritte Zahl ergibt. Ja? Das wären so die elementaren Dinge, über die wir in prädikatenlogischen Formeln sprechen könnten. Ja. Und dann können wir eine Formel uns überlegen, die ausdrückt, dass eine Zahl eine Primzahl ist. Ja? Also diese Formel hätte jetzt eine freie Variable, die nennen wir mal x. Die würde stehen für die Zahl, über die wir eine Aussage machen wollen. Und dann würde die Formel ausdrücken, dass diese Zahl nur die 1 und sich selbst als Teiler hat. Mhm. Und das könnten wir dann so formulieren, dass wir sagen, für alle y und für alle z gilt, wenn y mal z gleich x ist, dann ist y gleich 1 oder gleich x. Ja. Ja? So, damit hätten wir eine Formel, die sagt, dass eine Zahl eine Primzahl ist. Und jetzt können wir ausdrücken, dass es unendlich viele Primzahlen gibt. Das beweisen wir damit nicht. Wir formulieren nur die Aussage, dass es so ist. Mhm. indem wir sagen, für jede Zahl x gibt es eine Zahl y, die größer ist als x. Wie man das machen kann, können wir gleich noch drüber reden. Y ist größer als x, sodass y eine Primzahl ist und y plus 2 auch eine Primzahl ist. Mhm. Ja, das heißt, für jede Zahl gibt es einen größeren Primzahlzwilling und das geht natürlich nur dann, wenn es unendlich viele Primzahlzwillinge gibt. Mhm. Und dass eine Zahl größer ist als eine andere, kann man dadurch ausdrücken, dass man sagt, es gibt eine Zahl, die man auf die eine drauf addieren muss, um die andere zu kriegen. Mhm. Das heißt, ich kann relativ tief liegende mathematische Aussagen über die Arithmetik sehr einfach in der Prädikatenlogik formulieren. Also nicht alle natürlich, aber dieses Beispiel. Ja. Um das nochmal zu wiederholen, was Herr Görz in seinem Podcast schon erzählt hat, ein offenes Problem in der Zahlentheorie, ob es unendlich viele Primzahlzwillinge gibt. Das heißt, Primzahlen, die den Abstand 2 voneinander haben. Viele Mathematiker haben sich damit beschäftigt, aber der Beweis, dass das so ist, steht aus. Obwohl eigentlich, glaube ich, alle der Meinung sind, dass es sicher stimmen wird. Das ging mir jetzt ein bisschen schnell. Was hat mir jetzt die Prädikatenlogik dabei geholfen, wenn ich es noch nicht bewiesen habe? Denn die Prädikatenlogik hat Ihnen nur geholfen, mal hinzuschreiben, was denn die Aussage eigentlich ist. Okay, gut, ja. Mhm. Wenn der Herr Hilbert mit seiner Hoffnung vor 100 Jahren recht gehabt hätte, dass sich alle prädikatenlogischen Aussagen über die Arithmetik automatisch beweisen oder widerlegen lassen, also durch ein Verfahren beweisen oder widerlegen lassen, dann wäre es so, dass wir im Prinzip ein Programm schreiben könnten, in das wir diese Formel reinstecken und das uns dann irgendwann sagen würde, entweder ja, das ist wahr, das ist ein Satz der Mathematik, oder sagen würde, nein, das ist nicht wahr, das stimmt nicht, es gibt nur endlich viele. Ja, das ist ja jetzt schon ziemlich abgefahren. Wäre das dann so gewesen, dass das quasi ein generisches Programm gewesen wäre, wo ich jede beliebige Aussage der Prädikatenlogik reinstecken kann? Also natürlich mit einer vorgegebenen Syntax, aber egal, was ich da reinstecke, dieses Programm hätte mir immer geantwortet, ob das stimmt oder nicht. Das ist das, was Herr Hilbert sich vorgestellt hat. Okay. Also natürlich nicht als Programm. Programme gab es zu der Zeit ja nicht. Er hat sich eben vorgestellt, es gibt eine Methode, mit der man das machen kann, die ein Mathematiker eben ausführen kann. Ja. Okay, aber das ist definitiv nicht so. Das ist definitiv nicht so. Das hat Alan Turing bewiesen. Okay, das heißt, uns werden die Probleme nicht ausgehen. Ja, also für die Mathematiker ist das eine sehr gute Nachricht. Aus diesem Turing-Resultat ergeben sich auch noch viele andere Dinge, die sich mit Algorithmen nicht lösen lassen. Und da gibt es dann auch welche, die dafür sorgen, dass die Informatiker nicht arbeitslos werden. Also was sie zum Beispiel auch nicht automatisch überprüfen können, ist beispielsweise, ob zwei Computerprogramme äquivalent sind. Ja, also stellen Sie sich vor, Sie haben in Ihrer Firma ein Programm in irgendeiner uralten Programmiersprache geschrieben und die Firmenleitung ist der Meinung, dass das jetzt mal erneuert werden muss und die Rechnerabteilung hat jetzt ein neues Programm geschrieben und jetzt wäre es ja bequem, einfach zu automatisch überprüfen zu lassen, ja, das neue Programm macht genau dasselbe wie das alte Programm, da könnte man getrost dann die Umstellung wagen. Mhm. Aber eine allgemeine Methode, ein Algorithmus, der das kann, gibt es nicht. Das heißt, da bleibt mir letztendlich nur testen, oder? Was das heißt, ist auch ein eigener Zweig der Informatik, also was einem an Möglichkeiten übrig bleibt. Also wichtig ist, sich klarzumachen, dass es eben kein allgemeines Verfahren gibt. Ja. Ja. Das für beliebige zwei Programme dann funktioniert. Ja. Für konkrete Beispiele kann es durchaus Möglichkeiten geben, nachzuweisen, dass zwei Programme äquivalent sind. Mhm. Ja? Und naja, je kleiner die Programme, über die man spricht, sind oder je einfacher sie strukturiert sind, desto mehr kann man dann auch machen. Aber das ist wirklich ein großes Teilgebiet der Informatik, formale Methoden. Und da gibt es auch verschiedene Ansätze, wie man das versucht. Da wird viel geforscht und da sind auch weniger arbeitslos. Das ist ja eigentlich ganz interessant, weil ich würde denken, dass in der Mathematik es schon Verfahren gibt, zu zeigen, dass irgendwie zwei Formeln oder zwei Aussagen äquivalent sind, oder? Ja, also da können wir jetzt gerade noch mal ein bisschen über die Grundlagen reden. Ne? Also dieser Wunsch, den der David Hilbert formuliert hat, das war nicht sein einziger Wunsch. Ja? Also, dass man ein Verfahren haben sollte, um prädikatenlogische Formeln, die über die Arithmetik sprechen, automatisch überprüfen zu können. Ein anderer Wunsch war, für jede ein System zu haben, ein Beweissystem zu haben, mit dem man jede mathematische Aussage, wenn sie in der Prädikatlogik formuliert ist, beweisen kann, wenn sie denn korrekt ist. Ja. Die gute Nachricht ist, das gibt es. Das ist der Vollständigkeitssatz von Gödel. Und ich kann mir vorstellen, dass Sie jetzt gerade darüber nachdenken, dass ich mir im Moment widerspreche. Ja, zugegeben, ja. Das eine kann man und das andere kann man nicht. Aber warum das, was man nicht kann, nicht aus dem, was man kann, folgt, liegt daran, es gibt solche Systeme. Das heißt, wenn eine solche Formel wahr ist, dann lässt sich das mit einem Beweissystem herleiten. Wenn sie nicht wahr ist, dann fällt es aber schwer herauszufinden, dass sie nicht wahr ist. Dann kann ich nicht ohne weiteres oder schnell erschließen, dass es keinen solchen Beweis gibt. Mhm. Im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass Sie aus dem Vollständigkeitssatz herleiten können, dass es ein Verfahren gibt, das Sie anstoßen können und dass, wenn die Aussage wahr ist, irgendwann anhält und Ihnen sagt, ja, die Aussage ist wahr. Okay. Das ist der positive Fall. Es kann halt vermutlich nur dauern. Es kann dauern und wenn es dauert, dann wissen Sie nicht, ob es daran liegt, dass der Beweis nur noch nicht gefunden wurde oder ob es daran liegt, dass er nie gefunden werden wird, weil es keinen gibt. Okay. Mhm. Also mit einer positiven Antwort sind Sie glücklich. Die kommt auch nach endlicher Zeit. Ja. Aber wenn Sie nach endlicher Zeit noch nichts gehört haben, das ist manchmal wie beim Computer, da läuft er und läuft er und Sie sind sich nicht sicher, ist er jetzt abgestürzt? Muss ich ihn neu starten oder wird jetzt gleich doch noch die Seite geöffnet werden? Ja, so ähnlich. Also das ist so wie mit Atlantis. Nur weil man es noch nicht gefunden hat, heißt es nicht, dass es es nicht gibt, sondern man hat es halt nur noch nicht gefunden. Genau, ganz okay. Genau. Und dieses, dass sich eben die Dinge, wofür es einen Beweis gibt, dass die sich finden lassen, hat man das schon technisch ausgenutzt? Ja, das wird vielfach technisch ausgenutzt. Also das ist eben der Schlüssel für eine Richtung, die versucht zu beweisen, dass Programme korrekt sind. Okay. Indem man nämlich die Korrektheit oder zumindest eine gewisse Eigenschaft, die das Programm haben kann, als mathematische Aussage formuliert und diese Aussage dann dadurch beweist, dass man so ein automatisches Beweissystem laufen lässt. Aber das könnte ich doch wiederum jetzt dafür verwenden, um zumindest, wenn ich jetzt eben zwei verschiedene Programme habe, die das Gleiche machen sollen, diese zwei Programme bezüglich gewisser Aussagen zu vergleichen. Also ich könnte doch sagen, Programm A, das alte, das jetzt ersetzt werden soll, macht unter diesen Umständen Folgendes und Programm B macht unter den gleichen Umständen das Gleiche. Das müsste doch damit dann gehen. Nee, also in so einer Allgemeinheit geht das dann leider nicht. Also das, was ich eben gesagt habe, das ist eben keine allgemeine Methode, die Sie gewissermaßen als Tool bereitstellen können, wo man dann hinterher nur noch seine Programme reinwirft und dann kommt raus, ja, das ist korrekt. Ja. Sondern das ist eher eine Toolbox. Und wenn Sie von einem bestimmten Programm zeigen wollen, dass es korrekt ist und dafür darf es auch nicht zu groß sein und es darf auch nicht zu komplizierte Sachen machen, dann können Sie mit Hilfe dieser Toolbox es schaffen, einen Beweis zu finden, dass dieses Programm korrekt ist. Das okay, und das könnte ich. Aber auch nicht vollautomatisch, sondern das ist so, dass es eine gewisse Interaktion bedarf. Also dann kann ein Teil, also das System kann teilweise Schlüsse automatisch ziehen, aber sehr oft ist dann doch noch ein menschlicher Beweiser involviert, der hilfreiche Zwischenbehauptungen aufstellt, sodass sich eine Kette von Aussagen dann ergibt, die letztlich vielleicht zu einem Beweis führen. Ja, okay. Und wenn Sie sagen, beweisen, dass das Programm korrekt ist, heißt dann halt eben, dass das Programm das macht, was ich von ihm möchte. Genau, also grob gesagt, für alle möglichen Eingaben ist die Ausgabe das, was Sie erwarten würde. Und naja, alle möglichen Eingaben sind halt unendlich viele und da fangen die Probleme schon an. Ja, Aber trotzdem nochmal jetzt zu diesem Vergleich mit dem anderen Programm. Ich könnte das doch dann mit dem anderen Programm genauso machen. Ja, wie gesagt, also ich, es ist auch überhaupt nicht ausgeschlossen, dass Sie mit entsprechendem Aufwand für zwei gegebene Programme es hinkriegen, nachzuweisen, dass sie das Gleiche tun. Okay, man kann daraus nur nicht auf das Allgemeine schließen, dass das immer geht. Es gibt nur keine allgemeine Methode, die das kann. Okay, ja? Verstanden, ja. Mhm. Klappt das, mal klappt das nicht. Ja, okay. Okay, das war der Gödel'sche Vollständigkeitssatz. Genau. Es gibt auch noch einen Unvollständigkeitssatz, aber den brauchen wir jetzt nicht unbedingt noch zu betrachten. Es gibt sogar mehrere. Okay. Vom Bösen gibt es immer mehrere. Gut, das heißt aber, wir haben im Prinzip jetzt mit Hilfe der Logik Methoden gefunden, wie man bis zu einem gewissen Grad die Korrektheit von Programmen nachweisen kann. Ja, also die Logik hilft da, ja. Und wir haben jetzt auf unserer kleinen Reise schon eine ganze Reihe von Teilgebieten der mathematischen Logik kennengelernt. Da würde auch möglicherweise jeder was anderes sagen, aber so klassischerweise sagt man da, dass es eben vier Teilgebiete gibt. Die Mengenlehre, auf die ich noch nicht so wirklich eingegangen sind, die Sie aber zumindest schon genannt haben. Mhm. Die Beweistheorie, das ist eben das, wovon wir jetzt gerade gesprochen haben, Gödel'scher Vollständigkeitssatz als klassisches Resultat und dann die Unmöglichkeitssätze. Dann gibt es die Rekursionstheorie. Das ist der Zweig, der sich gerade mit der Möglichkeit, Dinge algorithmisch zu lösen, beschäftigt, also algorithmische Probleme mit Verfahren zu lösen. Und das wird sehr, sehr, sehr abgehoben, denn diese Rekursionstheorie interessiert sich dann letztlich nicht für die Dinge, die sich lösen lassen, sondern sie klassifiziert die Dinge, die sich nicht lösen lassen. Und das kann beliebig kompliziert werden. Hat das was damit zu tun, dass ich bei der Beweistheorie, dass es darum geht, dass ich irgendwie zeige, dass das Programm korrekt ist und dass ich, also das, was Sie jetzt gerade zur Rekursionstheorie gesagt haben, das klingt für mich ein bisschen so, als ob es darum erstmal geht, eine Aussage darüber zu treffen, ob es für irgendein Problem zum Beispiel einen Algorithmus überhaupt gibt. Oder habe ich das falsch verstanden? Ja, genau. Nee, das haben Sie völlig, völlig richtig verstanden. Für viele Probleme gibt es eben keinen Algorithmus. Mhm. Und das wird im Rahmen von der Rekursionstheorie untersucht. Genau. Und diese Probleme lassen sich noch klassifizieren gewissermaßen danach, wie weit sie davon entfernt sind, dass es ein Verfahren gibt. Ja, also wie viel man noch hinzunehmen muss an zusätzlichen Möglichkeiten, damit man so etwas wie ein Verfahren kriegt. Was man aber dann, diese zusätzlichen Möglichkeiten, die sind dann leider so, dass man sie eben nicht in einen Computer einbauen kann, sondern die sind dann mathematischer Natur. Okay, das klingt für mich so, als ob es zumindest momentan da nicht so viele Anwendungsgebiete für gibt. Anwendungsgebiete sind da eher die Ausnahme. Okay. Mhm. Wobei es ja schon interessant ist, zu wissen, wenn ich irgendwie ein Problem habe, ob es dafür überhaupt einen Algorithmus gibt oder nicht. Ja, ja, also das ist was, was eben unsere Studierenden gern oder weniger gerne im vierten Semester in der grundlegenden Vorlesung zur theoretischen Informatik auch lernen. Okay. Mhm. Dass es so etwas gibt, da sind sie immer also oft ein bisschen schockiert zunächst mal, können es gar nicht glauben. Und dann, dass sie eben ein Gespür dafür kriegen, wie solche Probleme denn aussehen. Mhm. Okay. Genau, also Mengenlehre, Beweistheorie, Rekursionstheorie. Und das vierte Gebiet wäre dann die sogenannte Modelltheorie. Da waren wir im Grunde auch drin schon ein bisschen. Da geht es eben darum, das Verhältnis von Formeln und ihren Modellen. Und die Modelle wären dann jetzt Strukturen, in denen die Formeln gelten. Ja, also wenn ich zurückdenke an die Formel, die gesagt hat, jeder ist mit jemand befreundet, dann könnte eine gegebene Stadt mit gegebenen Freundschaftsbeziehungen entweder ein Modell für diese Formel sein, wenn nämlich jeder mit jemandem befreundet ist, oder nicht. Also entweder könnte die Formel in der Stadt gelten oder sie könnte nicht gelten. Wenn sie gilt, dann würden wir die Stadt ein Modell für diese Formel nennen. Und über das Verhältnis zwischen Formeln und der Mengen ihrer Modelle lässt sich halt so einiges herausfinden. Zum Beispiel, wenn Sie eine Aussage haben, die nur Allquantoren verwendet. Also sagen wir mal die Aussage, die sagt, Für alle zwei Personen, die miteinander befreundet sind, gilt, dass sie in derselben Straße wohnen. Eine zusätzliche Relation, die eben sagt, Leute wohnen in derselben Straße. Dann wissen sie beispielsweise, wenn aus der Stadt welche wegziehen, wird das die Gültigkeit dieser Formel nicht verändern. Ja, also dadurch, dass aus einer Straße oder aus der Stadt jemand wegzieht, ändert sich nicht, dass alle, die miteinander befreundet sind, in derselben Straße wohnen, die noch in der Stadt sind. Ja, das Beispiel war nicht ganz gut gewählt, aber ich hoffe, Sie verstehen es trotzdem. Ja. Genau, also solche Dinge gibt es dann. Allerdings läuft da eine scharfe Trennlinie jetzt durch die Logik, nicht nur an dieser Stelle, sondern auch ganz allgemein, nämlich der Teil, der für die Mathematik interessant ist und der Teil, der für die Informatik interessant ist. Das ist nämlich ein ganz einfacher Unterschied. Für die Informatik sind mal zunächst vor allem solche Strukturen interessant, die endlich sind. Ja? Also in der Stadt wohnen nur endlich viele Leute, in der Datenbank sind nur endlich viele Daten, Texte haben nur endlich viele Zeichen und so weiter und so weiter. Ja? In der Informatik ist das meiste endlich. In der Mathematik ist endlich langweilig, was das angeht. Also die mathematische Logik, die fängt eigentlich so richtig erst an, wenn es nicht nur irgendwie unendlich ist, sondern wenn es sehr, sehr, sehr unendlich ist. Okay. Noch unendlicher als die reellen Zahlen, weit mehr als das. Ja. Ja. Gut. Und was hat das jetzt mit der Modelltheorie zu tun? Ja, mit der Modelltheorie zu tun hat das, dass ich als Informatiker mich jetzt für die sogenannte endliche Modelltheorie interessiere. Und da geht es eben darum, wenn ich eine Formel habe, dann interessiere ich mich eben für die endlichen Modelle, also die Strukturen, in denen die Formel gilt, die nur endlich viele Elemente haben. Okay, dazu noch eine Frage. Ich hätte jetzt gedacht, also für mich ist ein Modell erstmal eigentlich ein Abbild von der Wirklichkeit. Und wenn Sie jetzt sagen, Sie gucken dann, ob ein Modell quasi diese Formel erfüllt oder diese Eigenschaft jetzt mit den Leuten in den Städten, dann würde ich denken, ich baue mir ja mein Modell genau so, dass es diese Formel erfüllt. Also wenn ich jetzt sage, in der Stadt gibt es nur Leute, die jeweils drei Freunde haben, dann ist doch das genau mein Modell. Das ist ein sehr guter Gedanke, den Sie da äußern. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wo der Name Modell herkommt. Also im Englischen heißt es Model Theory. Ich vermute, dass die Bedeutung des Wortes Model vielleicht leicht unterschiedlich ist von Modell. Da kann ich auch nicht sehr viel dazu sagen. Aber aus Sicht eines Logikers ist die Situation teilweise durchaus die, dass sie zunächst eine Formel haben und sich dann fragen, gibt es denn überhaupt eine Struktur, in der die Formel gilt? Aber gibt es die denn nicht in der Theorie immer? Nein. Okay. Und das ist sogar genau genommen eines der wichtigsten Probleme, die es bezogen auf Formeln zu lösen gilt. Das lässt sich wieder gut illustrieren am Beispiel sicherer Software. Oder nehmen wir diesmal vielleicht Prozessoren. Mhm. Sie wollen einen Chip herstellen für ein neues Computermodell, was auch immer. Und Sie hätten gerne, dass der vom Design her schon ein garantiertes Verhalten zeigt. Ja. Mhm. Jetzt können Sie in bestimmten Logiken, das sind andere als die, über die wir hier gesprochen haben bisher, Temporallogiken, können Sie Formeln aufstellen und diese Formeln beschreiben das unerwünschte Verhalten. Ja, die Formel drückt aus, es geht etwas schief, grob gesagt, oder es geht etwas Bestimmtes schief. Mhm. Ja? Und die Frage, ob diese Formel ein Modell hat, ist dann grob gesprochen die Frage, ob es einen Systemlauf gibt, also eine Abfolge von Schritten Ihres Chips, die das fehlerhafte Verhalten zeigt. Und wenn Sie sicherstellen wollen, dass Ihr Chip korrekt ist, testen Sie also die sogenannte Erfüllbarkeit dieser Formel. Sie testen, ob die Formel ein Modell hat, und das Modell zeigt Ihnen dann, wo der Fehler sitzt in Ihrem Chip. Okay, das heißt, ich gehe da von zwei Seiten ran, oder? Also das eine ist, ich mache meine Aussage über das, was nicht passieren soll. Mhm. Und das andere ist, ich mache mein Modell von diesem Prozessor und dann schaue ich, ob mit dem Modell ich so einen Fall erreichen kann für das, was schiefgehen soll. Genau, also das Modell ist in dem Fall wirklich der das Schaltbild gewissermaßen. Ja, okay. Also ob dann ein wirklich hergestellter Chip korrekt ist, das können Sie damit natürlich nicht feststellen. Ne? Produktionsfehler können Sie damit nicht ausschließen. Klar, ja. Die Frage ist das Design korrekt? Ja. Ja. Ich hab das jetzt stark vereinfacht. Wie das Verhalten des Chips in die Sache eingeht, ist nochmal ein eigenes Thema. Aber vom Prinzip her geht es darum, dass Sie hier wissen wollen, gibt es überhaupt etwas, was die Formel wahr macht? Und wenn Sie diesen Fisch an der Angel haben, dann wissen Sie, Sie haben einen Fehler. Und na gut, dann müssen Sie Ihr Modell halt verbessern und wieder probieren, ob es klappt und so weiter. Das okay. Nennt man Model Checking, diesen Ansatz zur korrekten, ja, wird vor allem in der Hardware verwendet. Aber das steht und fällt ja mit der Sache, ob ich mein Modell richtig gewählt habe. Naja, also hier geht es wirklich darum, ob das Modell korrekt ist. Genau. Also das wollen genau, Sie ja korrekt im Sinne von, es bildet die Wirklichkeit ab. Weil es bringt mir ja nichts, wenn ich mit meinem Modell eben rausfinde, ja, alles in Ordnung. Aber ich habe halt so wichtige Eigenschaften von der Wirklichkeit ausgeblendet, dass es eben dann doch schief geht, wenn ich den Chip hergestellt habe. Ja. Also, da würde ich jetzt sagen, jetzt werden Sie ein bisschen philosophisch. Das kann schon sein. Aus Informatik-Sicht ist halt zunächst mal interessant, das, was man auf den Chip druckt, also das Design vernünftig zu modellieren, eben in vernünftige Strukturen zu bringen. Und da gibt es zunächst mal keine prinzipiellen Schwierigkeiten. Dass dann natürlich, wie gesagt, alles Mögliche noch schiefgehen kann hinterher, wenn das Ding läuft und man sich eben nicht darauf verlassen kann, wir haben jetzt bewiesen, das ist korrekt und dieser Chip wird nie einen Fehler machen. Dass das nicht so ist, das ist natürlich klar. Ja, also woran ich da immer so denke, ist, also wenn ich das Wort Modell höre, dann denke ich als erstes an Atommodell, wo man halt im Chemieunterricht irgendwie so lernt, naja, da ist eben der Atomkern und da kreisen die Elektronen außenrum und dann stellt man sich das immer vor, wie in diesen großen Modellen, die man dann anfassen kann, dass die wirklich auf so Kreisbahnen da um den Atomkern fliegen und später lernt man dann irgendwie, dass das halt nur ein sehr vereinfachtes Modell ist und dass man da bei vielen Fragestellungen sehr schnell auch an die Grenzen stößt. Also da, wo das Modell dann einfach sozusagen für das Model-Checking gar nicht mehr geeignet ist. Ja. Aber also der Modellbegriff, über den wir jetzt hier gerade sprechen, im Sinne der Modelltheorie, der ist aus mathematischer Sicht eben wirklich nur so gemeint, ich habe eine Formel und ich wüsste gerne, ob die auch irgendwo gilt. Okay. Die überhaupt mal wahr werden kann. Mhm. Und ja, also inwieweit das, was man mit der Formel und mit dem Modell ausdrücken kann, dann mit der Wirklichkeit übereinstimmt, ist natürlich eine interessante Frage, aber eben nicht innerhalb der mathematischen Logik dann. Okay. Und Sie haben gesagt, dieses Model-Checking, das wird besonders in der Hardware-Entwicklung angewendet. Genau. Das kann man aber auch im Software-Bereich anwenden, oder? Da wird es ein bisschen schwieriger. Das Positive in der Hardware ist, dass Sie Systeme haben, die nur endlich viele Zustände annehmen können. Oder, naja, sagen wir mal, eine einigermaßen überschaubare Anzahl von Zuständen. Mhm. So ein Prozessor hat eben eine gewisse Anzahl von Speicherstellen, die können 0 oder 1 sein. Und dann ist die Zahl der Gesamtsystemzustände zwar 2 hoch die Anzahl dieser Speicherstellen, was eine sehr große Zahl ist. Trotzdem ist es endlich und es gibt Methoden, mit denen man dann da zu Rande kommt und überprüfen kann. Nicht für alle Chips, also prinzipiell funktioniert diese Methode diesmal für alle Chips, aber jetzt ist es eben nicht so, dass man es dann für alle Chips auch effizient genug hinkriegt, um es ausführen zu können. Ja. Aber die Methode wird in der Industrie wirklich eingesetzt zur Konstruktion. Und es gibt die Geschichte, dass halt nach der Sache mit dem Pentium-Bug, ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, das war dieser Prozessor, der in seiner Divisionstabelle ein paar falsche Einträge hatte. Nee, das kenne ich nicht, die Geschichte. Und irgendwann hat das mal, also von Intel, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war, 80er Jahre vielleicht, oder ich werde älter oder in den 90, ja, glaube ich, in den 80er. Und ja, dieser Fehler ist nur ganz, ganz selten aufgetreten, nur in ganz bestimmten Konstellationen bei der Division von langen Zahlen. Und ja, aber irgendwann hat das mal jemand gemerkt und als es dann erstmal durch die Presse gegangen ist, wollte dann eben jeder seinen Chip ausgewechselt haben. Und das war also ein Riesenverlustgeschäft für Intel. Und die Legende sagt, dass sie danach 200 Leute für Model Checking eingestellt haben. Und es hat geholfen, oder? Na, zumindest geht es nicht mehr so durch die Presse. Okay. Aber das ist also wirklich ernsthaft. Also da ist schon wirklich ein Markt entstanden und das ist für Informatiker durchaus ein Berufsfeld, ja, das interessant ist. Ja. Gut, das war die Hardware. Bei Software ist es halt nicht mehr ganz so schön, weil wenn Sie, weiß nicht, ob Sie ein Programm schon mal geschrieben haben, aber was Sie da teilweise verwenden, sind eben Variablen. Und diese Variablen können so unermesslich viele verschiedene Werte dann annehmen, dass das mit so einem endlichen Zustandssystem nicht mehr so gut in den Griff bekommen werden kann. Und vor allem können eben die Systemläufe so kompliziert, so lang und so weiter werden, dass es da wirklich schwierig wird. Also das ist ein aktuelles Forschungsthema, eben zu gucken, wie weit man da kommen kann. Mhm. Software Model Checking, das gibt es durchaus. Aber ist in dem Sinne eben weniger erfolgreich bisher, als es im Hardware-Bereich ist. Und die Größe oder die Komplexität nimmt schon einfach, ich weiß jetzt nicht, ob proportional, aber irgendwie im Verhältnis zur Größe des Programms oder zur Anzahl der Eingangsgrößen oder Werte, die Eingangsgrößen annehmen können oder ja, so zu. Und dabei verwenden und dergleichen, genau. Ja. Das dann zu. Ja, okay. Das heißt, das ist vielleicht so ein Feld, was man quasi in der Theorie für kleine Spielbeispiele ganz gut lösen kann. Und wenn es dann aber an die Realität geht, dann wird es irgendwann schwierig. Ja und nein. Zum Teil ist es genau so, wie Sie gesagt haben. Interessanterweise gibt es auch gegenteilige Beispiele. Mhm. Da würde ich jetzt nochmal ein anderes Fass aufmachen. Machen Sie ruhig. Nochmal kurz auf unsere aussagenlogischen Formeln zurückkommen. Da können Sie diese Frage ja auch stellen. Sie kriegen jetzt so eine Formel mit uns und oders und Variablen, die für Aussagen stehen. Und die Frage ist, kann ich die Variablen so mit Wahrheitswerten versehen, wahr oder falsch, 0 oder 1, dass die Formel insgesamt wahr wird? Mhm. Ja. Das ist ein Problem, das sich algorithmisch lösen lässt. Es gehört aber zur Klasse der NP-vollständigen Probleme. Und die haben, das ist nicht die Definition für den Begriff, aber unterm Strich haben die Eigenschaft, dass es exponentiell viele Möglichkeiten gibt, die man ausprobieren könnte, um das Problem zu lösen. Mhm. Einerseits und andererseits gibt es kein Verfahren, das bekannt ist, das in allen Fällen effizient das Problem löst. Also Sie haben vielleicht von der PNP-Frage mal gehört. Das ist eines dieser 7 mathematischen offenen Probleme, für das man $1 Million erhalten kann, wenn man es löst. Worum geht's da? Na, da geht's darum, herauszufinden, grob gesagt, also man kann es auf diesen Punkt bringen, ob es für genau dieses Problem herauszufinden, ob eine aussagenlogische Formel eine erfüllende Belegung hat, ein Modell hat, ob es für dieses Problem einen effizienten Algorithmus gibt. Mhm. Einen, der in polynomiell vielen Schritten, also zum Beispiel Länge der Formel hoch 2 viele Schritte oder hoch 3, also für einen festen Exponenten dieses Problem löst. Mhm. Gut, worauf ich hinaus wollte ist, dies ist jetzt ein Problem, das in der Theorie schwierig ist, in der Praxis aber oft einfach zu lösen ist. Und gerade im Model Checking gibt es eine Entwicklung, in der man in einer Situation, wo man im Prinzip einen theoretisch effizienten Algorithmus hätte, stattdessen das gegebene Problem umwandelt in eine aussagenlogische Formel, von der man dann die Erfüllbarkeit überprüfen muss. Und obwohl das theoretisch ein schwierigeres Problem ist, lässt es sich in der Praxis dann häufig leichter lösen. Mhm. Das ist so eine kleine Kuriosität in diesem Bereich. Und wird das praktisch angewendet? Das wird praktisch angewendet. Okay. In der Praxis zeigt sich das nur. Also da reden wir wirklich nur über die Praxis. Okay, das heißt, man macht Model-Checking in Software über so ein mehrstufiges Verfahren letztendlich. Ja, das war jetzt nicht unbedingt Software. Also das ist auch in Hardware. Also okay. Das prinzipielle Problem in der Hardware ist einfach, je größer das, was Sie da testen wollen, wird, desto länger dauert es, weil eben die Anzahl der Systemzustände größer wird. Und unterm Strich schaffen Sie es dann oft nicht mehr, so viele Schritte, wie Sie eigentlich gerne ausprobieren würden, zu testen. Und dann machen Sie sogenanntes Bounded Model Checking. Dann testen Sie mal zumindest, dass innerhalb von 10 oder 20 Schritten nichts schief geht. Und da wird dann oft diese Übersetzung in die Aussagenlogik vorgenommen. Mhm. Okay, gut. Zum Thema Modelltheorie, gibt es da weitere Aspekte? Sonst würde ich vorschlagen, dass wir vielleicht nochmal, Sie wollten noch was zum Thema Mengenlehre sagen, oder? Dass wir darauf nochmal eingehen. Da kenne ich mich erstens nicht besonders aus und das ist eigentlich auch so ein bisschen wie in der Rekursionstheorie, dass die Dinge, die da untersucht werden mit Anwendungen oder auch Informatik oder so, mal wirklich gar nichts zu tun haben. Also die Mengenlehre hatte in Anführungszeichen für die Praxis historisch ihre Rolle als insofern, als sie eben gezeigt hat, dass die Mathematik eine kleine Krise hatte, also das Russellsche Paradoxon hat da geholfen, die Russellsche Antinomie. Aber also die moderne mathematische Mengenlehre, die stellt eben Fragen nach Mengen, die so unfassbar groß sind. Also da reden wir auch wieder über extrem unendlich große Mengen, die haben mit Informatikanwendungen jetzt weniger zu tun. Okay, wie ist das denn eigentlich mit diesen Paradoxien? Also ich finde, das ist eine sehr faszinierende Sache, vielleicht für unsere Hörer. Also es gibt da dieses ganz bekannte Beispiel, wo es darum geht, dass es gibt ein Dorf und in dem Dorf müssen sich alle Männer rasieren und die sich nicht selbst rasieren, werden vom Barbier rasiert. Und dann ist halt die Frage, wer rasiert denn den Barbier? Wenn er sich selbst rasiert, dann wird er ja vom Barbier rasiert und das geht ja nicht, weil das ein Widerspruch ist. Genau. Und das kann man eben auch übertragen in die Mengenlehre. Da geht es dann eben um diese Frage, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig zusammenkriege, also eine Menge, die sich nicht selbst enthält, ob die dann dazugehört oder nicht. Genau, also die Menge aller Mengen, die sich nicht selbst als Element enthalten. Und die Frage ist dann, ob diese Menge sich selbst als Element enthält. Genau, ja. Das ist der Barbier. Ja, und das ist eben genau auch diese Russellsche Antinomie. Da würde ich sehr gerne einen Buchtipp an Ihre Hörer einflechten. Also keine Angst, das ist kein Buch, das ich selbst geschrieben habe. Und es ist auch kein Buch, das sich schwierig liest, sondern das Buch nennt sich Logic Comics. Und das ist wirklich ein Comic-Buch, das sich mit der Grundlagenkrise der Mathematik, der Logik zu Beginn des 20. Jahrhunderts, so ja, bis in die 40er Jahre beschäftigt, anhand der Lebensgeschichte von Bertrand Russell, der auch eine sehr interessante Persönlichkeit war. Ja, als ich es bekommen habe, hatte ich eine Nacht mit wenig Schlaf, weil ich einfach nicht aufhören konnte, es zu lesen. Nun bin ich Logiker, würden Sie vielleicht sagen, na gut, das liegt daran, aber ja, also ich kenne auch viele andere Leute, die jetzt nicht sich so sehr mit Logik beschäftigt haben, die das gelesen haben und naja, jemand, der dieses Gespräch hier vielleicht ein klein wenig interessant findet, würde dieses Buch, glaube ich, noch sehr viel interessanter finden. Also ja, also ich kann mich der Empfehlung nur anschließen. Ich habe das Buch schon gelesen, nachdem Herr Schwentig mir das empfohlen hat. Und ich fand es auch sehr amüsant und auch sehr lehrreich. Einer der Mitwirkenden, wenn man das bei einem Comic sagen kann, aber er kommt eben auch als Figur vor, aber er war halt auch Berater für die Autoren, es ist der Christos Papadimitriou, der selbst einer der bekanntesten theoretischen Informatiker ist. So schließen sich hier wieder verschiedene Kreise, auch Datenbanktheoretiker, Logiker und so weiter. Okay, gut, wie sind wir jetzt auf das Buch gekommen? Ich habe die Frage nach den Paradoxien gestellt und was mich da interessieren würde, hat das irgendwas mit Informatik zu tun? Gibt es da auch Paradoxien? Ja, also da gibt es mit Sicherheit verschiedene Richtungen, in die man gehen kann. Ausgehend von dieser Frage aus, eine ist sicher das Reasoning oder der Umgang mit Wissen, der automatische Umgang mit Wissen, Knowledge Engineering. Also wenn Sie jetzt anfangen, logisch basierte Methoden in der Realität anzuwenden und vielleicht auch eben in Systeme einzuprogrammieren, dann werden Sie halt sehr schnell feststellen, dass es in der Realität eben immer Widersprüche gibt. Mhm. Ja? In der Logik gibt es die zunächst mal nicht. Aber sobald Sie Informationen über die Welt sammeln und die in, nennen wir es mal nicht Datenbank, sondern irgendwie Wissensbank sammeln, dann werden Sie da immer auch widersprüchliche Informationen haben. Und die Frage, was man dann macht, die ist natürlich sehr interessant. Also aus Sicht der mathematischen Logik, also die Old-School-Antwort ist, wenn Sie irgendwo einen Widerspruch haben, dann können Sie daraus jede Aussage herleiten. Ja? Mhm. wenn es ihnen in ihrem logischen System passiert ist, dass sie hergeleitet haben, dass sowohl eine Aussage wahr ist, wie auch ihre Negation, dann haben sie ernsthafte Probleme, dann können sie nämlich für jede andere Aussage auch beweisen, dass sie wahr ist und ihre Negation. Mhm. Ja, und dann ist am Ende natürlich gar nichts mehr. Ja. Und die Frage, wie man das jetzt in der Realität bewältigen kann, dieses Problem, dass man also Widersprüche irgendwie ins Bild aufnehmen muss, ohne aufzuhören, trotzdem sinnvolle Schlüsse ziehen zu wollen, also irgendwie um die Widersprüche herum gewissermaßen. Das ist eben ein ganzer Zweig der praktischen Logik vielleicht, könnte man es nennen, wo ich mich allerdings leider nicht so gut auskenne. Mhm. Aber da geht es tendenziell dann auch wieder Richtung Modallogiken und andere Semantik für gegebene Logiken und ja, also das ist ein sehr, sehr weites Feld. Also da geht es dann letztendlich irgendwie immer darum, die Logik und die wirkliche Welt ein bisschen näher zusammenzubringen oder mit den Restriktionen, die irgendwie die wirkliche Welt dann hat, leben zu können. Genau, also technisch gesehen bedeutet es, dass sie einfach nicht so viele Schlussfolgerungen ziehen dürfen, wie sie das in der Logik dürften. Ja. Also in der Logik würden sie zum Beispiel sagen, wenn es nicht regnet, dann regnet es. Ja. Aber das ist nicht immer wahr. Mhm. Ja? Also in die Richtung geht das und unter anderem. Ja? Mhm. Also dass sie nicht so schnell Schlüsse ziehen dürfen aus dem, was sie haben. Das ist ein Aspekt zumindest der ganzen Sache. Ja, okay. Gut, wenn das jetzt ein Gebiet ist, wo Sie sich nicht so detailliert mit auskennen, kann ich ja gleich die Frage anschließen, womit kennen Sie sich denn detailliert aus? Sprich, womit beschäftigen Sie sich, was erforschen Sie? Ja, also ich spiele so in verschiedenen Gebieten, also wie zum Beispiel der Datenbanktheorie, Grundlagen des Model-Checking, Komplexitätstheorie, formale Sprachen, wo jetzt bei den Begriffen zunächst mal nicht genau klar ist, um was es im Einzelnen eigentlich geht. Aber die Verknüpfung all dieser Gebiete für mich persönlich ist eben durch die Logik vermittelt. Und was für mich meistens im Kern meiner Untersuchungen dann steht, sind zwei Kernfragen. Zum einen, wenn ich mir jetzt so eine Logik definiert habe mit bestimmten schönen Eigenschaften, dann wüsste ich zum Beispiel gerne, ob ich bestimmte Dinge in dieser Logik denn ausdrücken kann. Mhm. Ja, also kann ich in meiner Stadt beliebige Teilmengen von Menschen definieren durch eine Formel. Ja, also ich kann zum Beispiel alle definieren, die mit jemandem befreundet sind, aber kann ich wirklich jede beliebige Teilmenge definieren. Na, das Beispiel hinkt jetzt leider ein bisschen. Aber wodurch ist das denn limitiert? Das liegt daran, wie Sie die Logik konstruiert haben, oder? Ja, so ein ganz einfaches Beispiel mit der Prädikatenlogik, die wir jetzt hier haben, können Sie nicht sagen, ob in Ihrer Stadt gerade oder ungerade viele Menschen sind. Ja? Sie können wieso nicht? Weil die Prädikatenlogik keine Zahlen kennt sozusagen. Genau, die kann gewissermaßen nicht zählen. Also natürlich können Sie, wenn Sie eine Stadt haben, überprüfen, ob die gerade viele Menschen hat. Aber ich kann eine Formel aufschreiben, die sagt, jeder hat einen Freund. Und in jeder beliebigen Stadt mit jeder beliebigen Freundesbeziehung drückt diese Formel aus, ob das so ist oder nicht. Ja. Aber ich kann keine prädikatenlogische Formel schreiben, die sagt, in einer Stadt sind gerade viele Menschen. So, dass eben immer, wenn in einer Stadt gerade viele Menschen sind, die Formel wahr wird und wenn es ungerade viele Menschen gibt, die Formel nicht wahr wird. Kann man das nicht über einen Umweg irgendwie machen? Also indem man sagt, in einer Stadt wohnen immer gleich viele Männer wie Frauen und daraus folge ich jetzt, dass es eben immer eine gerade Anzahl sein muss? Ja, also Sie gehen schon in Richtung Hacken, wie ich als Informatiker sage, also über solche Hilfskonstruktionen, aber die Frage zunächst mal ist einfach, geht es, wenn ich einfach nur weiß, wer mit wem befreundet ist, wenn ich einfach nur diese Freundschaftsrelation habe. Okay, also Sie haben jetzt nur diese eine Relation definiert und daraus können Sie nicht schließen. Daraus kann ich es eben nicht. Also nur mit dieser Relation kann ich es nicht ausdrücken. Ja, okay. Mhm. Sagen, und unter anderen Umständen kann man durchaus solche Dinge ausdrücken. Mhm. Naja, das ist ein Thema herauszufinden und dann eben Methoden zu entwickeln, mit denen man beweisen kann, dass es nicht geht. Ja, also es nicht hinzukriegen, eine Formel dafür zu finden, ist eine Sache, aber als Mathematiker möchte ich natürlich beweisen können, dass es nicht geht. Okay, also vielleicht um dieses Beispiel mit diesen Freunden nochmal aufzugreifen, wenn ich jetzt in meiner Logik eben nur diese Relation oder meinetwegen auch in meiner Datenbank nur diese Relation Freundschaften habe, dann kann ich daraus eben meinetwegen nicht schließen, ob eine gerade oder eine ungerade Anzahl Menschen in der Stadt wohnen, aber ich kann dann Aussagen darüber treffen, wie viele Leute es gibt, die über höchstens 5 Ecken mit Person X befreundet sind. Naja, so allgemeines Zählen kann Prädikatenlogik überhaupt sehr schlecht. Oh, Also über 5 Ecken befreundet, das geht, das ist eine feste Zahl. Aber wie viele es davon gibt, darüber kann Prädikatenlogik zunächst mal nicht reden. Mhm. Man kann sie dann erweitern mit Zähloperatoren. Das geht, ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, es gibt nichts, was es in der Logik nicht gibt. Es gibt sehr viele Erweiterungen, die Sie da aufnehmen können. Aber naja, die Prädikatenlogik ist die Mutter aller Logiken und zunächst mal schaut man halt, was man mit ihr denn alleine anfangen kann. Okay. Mhm. Gut, also das war ja auch hauptsächlich als Illustration dieser Fragestellung gedacht. Und die andere Fragestellung, mit der ich mich dann oft beschäftige, ist, wenn ich jetzt von dieser Logik eine Formel gegeben habe und ich wüsste gerne, ob sie ein Modell hat. Über dieses Problem haben wir ja schon gesprochen. Ja. Oder aber ich habe die Formel gegeben und eine Struktur und ich wüsste gerne, ob die Formel in dieser Struktur gilt. Für diese beiden Fragen oder für diese beiden algorithmischen Probleme besser gesagt, kann ich mir nur überlegen, wie effizient kann ich diese Fragen denn beantworten, beziehungsweise kann ich sie überhaupt beantworten. Mhm. Ja, und das ist so der zweite Bereich, mit dem ich mich beschäftige. Und naja, da können wir wieder Beispiele aus dem Model-Checking oder zumindest in den Bereich des Model-Checking, der automatischen Verifikation, wieder betreten. Wenn die Systeme dazu kompliziert werden, also reden wir mal von Software, dann kann es passieren, dass ich zwar eine Logik habe, mit der ich das ausdrücken kann, was ich gerne ausdrücken möchte, aber es kann sein, dass es wieder keinen Algorithmus gibt, der feststellt, ob eine solche Formel ein Modell hat oder nicht. Mhm. Also auch das kann wieder unentscheidbar werden. Mhm. Okay. Ja. Und ja, in dieser Gegend forsche ich herum und diese Frage stellt sich halt in der Informatik an sehr vielen verschiedenen Stellen, weil sie in der Informatik immer wieder den Zusammenhang haben, spezifizieren von etwas, umsetzen. Ja? Ja. Spezifikation lässt sich oft in einer Logik vornehmen, ob das jetzt so eine klassische Logik ist wie die Prädikatenlogik oder eine spezieller konstruierte Logik für ein bestimmtes Anwendungsgebiet. Ist ja egal, aber die Grundfrage ist die gleiche, ob Sie eine Anfrage an eine Datenbank stellen, das ist im Prinzip eine logische Formel. Ob Sie ein System beschreiben, das ist im Prinzip eine logische Formel. Und ja, die Grundfrage, ob diese Formel dann erfüllbar ist oder in einem bestimmten System gilt, die stellt sich immer gleich. Aber je nachdem, welche Logik Sie verwenden, welche Eigenschaften Ihr System vielleicht hat, ist die Antwort, wie schwierig es ist, die Frage zu beantworten, unterschiedlich. Mhm. Und da gibt es dann eben den Zusammenhang mit der sogenannten Komplexitätstheorie. Die Komplexitätstheorie, die versucht, algorithmische Probleme nach ihrer Aufwandsschwierigkeit zu klassifizieren. Also ob sie in polynomieller Zeit lösbar sind, in exponentieller Zeit lösbar sind, ja, mit polynomiellem Speicherplatz lösbar sind und so weiter. Und da gibt es eben interessante Zusammenhänge. Wie arbeiten Sie dann? Also erstmal sind das ja alles theoretische Fragestellungen. Das heißt, ich würde denken, dass auch Sie erstmal irgendwie mit Papier und Bleistift schon relativ weit kommen. Aber vermutlich werden Sie die Dinge dann auch ausprobieren, oder? Jein. Also ich bin im Moment an einem EU-Projekt beteiligt. Da untersuchen wir ähnliche Fragestellungen im Zusammenhang mit semi-strukturierten Daten. Ich weiß nicht, ob Sie das Wort XML schon mal gehört ja haben. Das ist so eine neuere, baumstrukturierte Art, Daten zu beschreiben. Da gibt es auch verschiedene Anfragesprachen und deren theoretische Grundlagen haben wir unter anderem im Rahmen dieses Projektes untersucht. Und da wurden auch prototypisch Algorithmen umgesetzt. Das war für mich aber eine Ausnahme. Also eigentlich mein tägliches Geschäft ist das Beweisen von Aussagen. Also man darf absehen, dass ich mehr Zeit mit der Lehre verbringe als mit der Forschung, aber das ist ein anderes Thema. Aber wenn ich Forschung betreibe, dann versuche ich Aussagen zu beweisen, Sätze zu beweisen. Und der Unterschied der theoretischen Informatik jetzt verglichen mit der Mathematik, einseitig aus meiner Perspektive, also ein Mathematiker würde vielleicht sagen, bei uns ist es gar nicht so viel anders, aber jetzt ich versuche es mal zu fokussieren von der Informatik her, ja, ist halt, dass die Motivation für meine Modellbildung, wieder das Wort Modell, diesmal in einer anderen Bedeutung, eben aus der Informatik kommt. Ja? Also es kommt XML als neues Datenformat in die Welt und dann stürzen sich theoretische Informatiker darauf und untersuchen die theoretischen Grundlagen. Nur ein Teil von dem, was sie da herausfinden, lässt sich in der Praxis anwenden, aber immerhin. Ja? Der andere Teil ist dann eben wieder Erkenntnisgewinn, von dem man dann nie sicher ist, ob er später etwas nützt oder nicht. Und also gerade bei so Themen wie XML ist es ja vermutlich auch so, dass, ich weiß nicht, wer das erfunden hat, aber vermutlich wurde das ausgebreitet, bevor da sämtliche theoretischen Grundlagen erforscht wurden. Sprich, es findet sozusagen parallel ein Praxistest statt. Genau, also die Praxis schreitet da voran und die Theorie erhebt dann an gewissen Stellen den Zeigefinger und sagt, Leute, das habt ihr aber jetzt nicht gut gemacht. Und da gibt's durchaus eben Beispiele von wissenschaftlichen Arbeiten, die entstanden sind von Kollegen, die dann eben herausfinden, dass ein bestimmtes Verfahren, das in bestimmten Programmen eingebaut ist, durchaus auch in Internetbrowsern oder sowas zur Auswertung von Anfragen, dass das einfach schlecht ist. Ja, dass es ganz schlechte Laufzeit hat und dass man das aber vielleicht verbessern kann. Also das sind dann die Sternstunden des theoretischen Informatikers, wenn sich so etwas ergibt. Im Prinzip, ja, läuft da die Theorie der Praxis ein bisschen hinterher. Aber na, immerhin habe ich zumindest manchmal das Gefühl, das, was ich hier beweise, hat einen gewissen Sinn. Also es ist nicht nur eine reine neue Frage, die jetzt eine neue Antwort gebiert und dann wieder eine neue Frage und eine neue Antwort. Und wenn irgendjemand sagt, sag mal, warum machst du das eigentlich? Dann muss ich sagen, naja, die Frage hat sich aus der ergeben, die aus der und der, aber warum ich das mache, weiß ich eigentlich nicht. Also so ist es nicht ganz. Gibt es denn Beispiele dafür, dass dann eben, wenn so eine Sternstunde stattgefunden hat und man bezüglich irgendeiner schon praktisch vorhandenen Sache rausfindet, dass das nicht so geschickt war, dass dann die Praxis sich davon beeindrucken lässt und das dann geändert wird? Ja, weil oft ist es ja so, dass irgendwelche Sachen haben sich dann schon so weit verbreitet, dass man sagt, naja, eigentlich war es nicht so geschickt, aber wir können es jetzt leider nicht mehr zurückholen. Ja, na, das kommt natürlich darauf an, um was es geht. Also wenn es jetzt nur darum geht, dass in einem bestimmten Programm eben ein Algorithmus verwendet wird, der halt nicht effizient ist, dann kann man bei der nächsten Version ihn ja effizienter austauschen, machen. Ja. Das ist ja kein Problem. Bei XML reden wir jetzt dann auch von Standards, ja, eben vom World Wide Web Consortium, verschiedene Standards, die da Normen vorgeben, da ist es natürlich ein bisschen träger. Ja. Ja. Wenn wir dann eben den Finger heben und sagen, das könnte besser sein, dann zucken sie mit den Schultern und sagen, ja, ist jetzt aber der Standard. Mhm. Ne? Oft. Aber da gibt es durchaus Beispiele, also wird jetzt vielleicht ein bisschen detailliert, aber es gibt eine Sprache, mit der man in solchen XML-Daten herumnavigieren kann, die nennt sich XPath. Und da ist es so, dass es zunächst eine Version 1 gab und irgendwann wurde dann eine Version 2 weiterentwickelt oder als Standard festgesetzt, die, man höre und staune, prädikatlogische Quantoren eingebaut hat in die Sprache, weil man eben herausgefunden hat, auch Kollegen von mir, dass eben mit XPath 1.0 nur ein ganz kleiner Teil dessen, was man so mit Prädikatlogik ausdrücken kann, ausgedrückt werden konnte. Okay. Ja, neuer Standard ist jetzt in dem Sinne umfangreicher. Ja. Diese ganze Geschichte Model-Checking oder auch, was wir in Richtung, was Sie mit Ontologien bezeichnet hatten und so weiter, da scheint ja auch einiges an Bewegung drin zu sein. Und da würde ich auch denken, dass es einen relativ großen Fluss von der Theorie in die Praxis eigentlich geben müsste. Ja, also es gibt durchaus so etwas, was man als jetzt mal wieder auf das Thema unseres Podcasts bezogen Logic Engineering nennen könnte. Dass man eben wirklich versucht, logische Sprachen, also wenn Sie jetzt Ontologien sagen, da gibt es so etwas, die sogenannten Description Logics. Das ist so eine ganz einfache Logik verglichen mit der vollen Prädikatenlogik, mit der Sie eben sehr einfache Beziehungen zwischen Objekten und Kategorien gewissermaßen herstellen können und nur einfache Schlussweisen zulassen zwischen den Fakten, die sie haben. Und da gab es eine ganze Menge von Arbeiten, die dann eben die algorithmischen Eigenschaften dieser Logik untersucht haben, eben genau geschaut haben, wie muss sich diese Logik denn aufbauen, damit es möglich ist, Schlüsse automatisch zu ziehen. Und da gibt es also wirklich Beispiele von medizinischen Ontologien beispielsweise, die wirklich täglich vielfach eingesetzt werden, wo also Zusammenhänge zwischen Medikamenten und Krankheiten und Diagnosen und so weiter einfach rein begrifflich zunächst mal zusammengeführt werden und wo dann eben auch wieder die Forschung in der Logik einen Effekt hat auf die Systeme. Was war Ihre Frage? Ich glaube, ich habe jetzt auf eine etwas andere Frage geantwortet, als Sie gestellt haben. Das bei diesem Thema Model-Checking für Software, wo man halt relativ schnell momentan auch noch an Grenzen stößt, oder auch beim Thema Datenbanken, die nach diesem Verfahren, das ich vorhin geschildert habe, mit den Dackeln und den vier Beinen arbeiten könnten, dass da ja vermutlich die Praxis auch viel mit anfangen könnte, wenn es da in der Theorie Fortschritte gibt. Ja, also da gibt es wirklich ein ganz breites Forschungsspektrum, also von den Hardcore-Theoretikern, die Sätze beweisen, so wie ich, zu immer pragmatischeren und angewandteren Menschen, die dann letztlich auch Systeme bauen. Ja, also es sind die Sätze beweisen, sind nicht dieselben wie die wirklich die Systeme bauen, aber es gibt quasi so eine Eimerkette und immer noch Leute, die dazwischen stehen, die so ein bisschen vermitteln. Ja, und ehe es in der Praxis ankommt, ist dann wie bei der stillen Post, ist es nicht mehr, vielleicht nicht mehr genau das, was der Theoretiker gesagt hat, Ja, klar. aber ein bisschen was kommt da durchaus schon an. Okay. Jetzt fällt mir gar nichts mehr ein. Haben wir irgendwas ganz Wichtiges vergessen beim Rundumschlag-Logik? Mir fällt im Moment auch nichts ein. Das soll nicht heißen, dass es nichts mehr gäbe, worüber noch gesprochen werden könnte. Also wie gesagt, die Logik ist ein sehr weites Feld und auch wenn ich Professor für Logik bin, muss ich sagen, dass ich längst nicht die ganze Logik kenne. Also es gibt sehr große Bereiche, die für mich leer erscheinen oder fast leer erscheinen, weil man eben auch gar nicht alles machen kann. Ja, mein Eindruck war auch, dass bei vielen Teilgebieten, wo wir jetzt kurz verweilt sind, dass man bei jedem hätte abbiegen können und da beliebig lange dann noch weiter drüber sprechen. Das ist auf jeden Fall richtig, ja. Ja, gut, dann herzlichen Dank. Ich fand es sehr interessant. Also vor allem auch diesen Zusammenhang von der Theorie und der Verknüpfung mit der Praxis. Ich denke, da macht man sich viele Dinge einfach gar nicht bewusst. Das freut mich, wenn Sie es interessant fanden. Und ja, also es gibt da sehr viele Zusammenhänge, über die es sich nachzudenken lohnt und auch vielleicht auch noch viele Zusammenhänge, die noch auf die Erkenntnis warten. Ja. Gibt es denn so irgendwie so das große Problem im Bereich der Logik in der Informatik, wo alle nach der Antwort suchen? Nein, ich glaube nicht. Also wir hatten über das PNP-Problem gesprochen, Ja. das ja ein Problem der Komplexitätstheorie ist, was auch Verbindungen zur Logik durchaus hat und auch sich übersetzen lässt in beweistheoretische Fragestellungen. Das wird allgemein als das große offene Problem der theoretischen Informatik oder der Informatik insgesamt angesehen. Okay. Also vielleicht will sich einer unserer Hörer dran machen, wenn da $1 Million ausgesetzt ist. Sehr gerne, aber wenn sich niemand dran wagt, dann kann es auch keiner lösen. Aber es ist wirklich ein sehr schwieriges Ja. Problem. Also da kann ich nur warnen. Ja. Ja. Ansonsten gibt es eben, ja, gerade in dem, was Sie immer wieder richtigerweise aufgebracht haben, eben im Verhältnis der Theorie zur Praxis, der Logik zur Praxis, in der Umsetzung in Systeme, da gibt es so viele Probleme, die sich dann stellen, dass für die nächsten Jahrzehnte genügend Forschungsfragen zumindest vorhanden sind.